بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نامن الله des Alabamas Barmherzigen الله Segen und Heil und Barmherzigkeit sein auf den Propheten Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist wirklich recht geleitet, und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah Azza wa Jalla in die Irre geleitet wird, ist wirklich irre geleitet, und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Die besten Worte sind die Worte Allahs, und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen, und jede Neuerung ist ein Irrtum, eine Erfindung, und jede Erfindung ist ein Irrtum. Liebe Geschwister, wir waren immer noch dabei zu besprechen die Art und Weise des Gebetes. Da waren wir gerade angekommen. Und wir waren zuletzt angekommen, dass wir uns aus der Verbeugung erhoben haben. Das nennt man Ar-Raf'u min Ar-Ruku'. Wir haben uns aus der Verbeugung erhoben und stehen jetzt gerade in dieser Position und haben Sami'a Allahu liman Hamidah gesagt beim Erheben. Und Rabbana wa laka alhamd beim Stehen, wie es der Imam und der Munfarid macht. Ansonsten der Ma'mum, haben wir gesagt, er sagt gemäß der Mehrheit der Ulama einfach nur beim Stehen Rabbana wa laka alhamd und lässt Sami'a Allahu liman Hamida aus, weil der Prophet a.s. hier eine Unterscheidung zwischen Imam und Ma'mum gemacht hat. Und nun begeben wir uns in Richtung Sujud. Wenn wir uns in Richtung Sujud begeben, gilt für den Takbir das gleiche, was auch für die anderen Intiqal-Takbirat galt. Intiqal-Takbir ist der Takbir, den man spricht, um von einer Position in eine andere überzugehen. Jede Form von Takbir ist ein Intiqal-Takbir, bis auf den ersten, der ist ein Ihram-Takbir, weil dadurch tritt man in das Gebet ein. Und auch bei diesem Intiqal-Takbir spricht man ihn, während man sich von dem Position von Qiyam bewegt zur Position von Sujud. Und wir haben gesagt, dass es am besten ist, wenn man keine, sage ich mal, Sekunde verschwendet, ohne dabei einen Dhikr zu sprechen. Deswegen kann man diesen Takbir in die Länge ziehen, bis man in dem Sujud angekommen ist. Aber Hauptsache ist, dass man den Takbir spricht, während man diese Bewegung macht, und nicht erst ihn spricht, wenn man angekommen ist im Sujud, oder wenn man ihn, oder dass man ihn spricht, bevor man sich bewegt in Richtung Sujud. Und auch hier der Ma'mum, der hinter dem Imam betet, spricht den Takbir im Anschluss, also nach dem nach dem Imam. Tayyib. In dieser Position, bevor man sich nach unten bewegt, hebt man die Hände nicht. Das ist falsch, an dieser Stelle die Hände zu heben. Es gibt eine Überlieferung darüber, in der es heißt, dass Ubaydullah über Nafi' berichtet, dass Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma bei jeder Senkung und Erhebung seine Hände zu heben pflegte. Bei jeder Verbeugung, Niederwerfung, bei jedem Aufstehen und immer wenn er sich zwischen den beiden Niederwerfungen hinsetzte. Er behauptete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies so zu handhaben pflegte. Das heißt, bei jeder Senkung und bei jeder Erhebung im Salah, die Hände erhebt. Deswegen machen das manche Leute. Allerdings, diese Überlieferung ist falsch und richtigerweise, also im Arabischen heißt es, kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa rafa'. طيب, nach dieser kurzen Unterbrechung, wir haben gesagt, dass diese in Überlieferung heißt es nach einer Version, kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa rafa', das heißt, er hebt seine Hände bei jeder Senkung und jeder Erhebung. Aber richtigerweise, die Überlieferung heißt nicht so, sondern sie heißt kana yukabbiru fi kulli khafdin wa rafa', das heißt, er sprach den Takbir immer wenn er sich senkte oder hebte. Und deswegen hebt man da nicht die Hände, sondern man spricht den Takbir, natürlich ausgenommen unter Übereinkunft der Ulama, ist, wenn man sich hebt aus dem Ruku', da sagt man, Sami'a Allahu liman Hamida, Rabbana wa lakal hamd, wie wir alle wissen. Ansonsten, wenn man sich dann zu Boden begibt, setzt man das um, was überliefert worden ist über Wa'il ibn Hujr radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet und sagte: Ich habe gesehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Niederwerfen seine Knie vor seine Hände aufsetzte, vor seinen Händen aufsetzte, und wenn er sich von der Niederwerfung erhob, also umgekehrt, wenn er aufstehen wollte von der Niederwerfung, wie zum Beispiel, wenn du zur zweiten Raka'a aufstehst, und wenn er sich von der Niederwerfung erhob, hob er seine Hände vor den Knien. Und das bedeutet, das werden wir gleich, diesen Hadith, auf den werde ich mich gleich nochmal berufen, das bedeutet eben, dass man beim Hochheben dann sich stützt auf seinen Knien, wenn man dabei aufsteht. So hat es der Wa'il ibn Hujr radiallahu ta'ala anhuma berichtet. Und ebenso ist es authentisch überliefert worden über dem zweiten Khalifa, Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhuma. Und zwar berichtet Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah, dass Umar seine beiden Knie vor seinen beiden Händen aufzusetzen pflegte. Und eine Regel lautet, wenn man sich uneinig ist über das, was der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, dann sucht man natürlich nach Murajjahat, nach Beweisen für oder gegen eine Ansicht. Und wenn wenn die Kalifen, die vier rechtgeleiteten Kalifen, oder einer von ihnen etwas gemacht hat, dann gilt das als ein Murajjah, als also eine Form der Beweisführung und liegt schwerer im Gewicht, als wenn es zum Beispiel ein anderer Sahabi gewesen wäre. Möge Allah Azza wa Jal mit ihnen allen zufrieden. Warum? Weil der Prophet Azza wa Jal hat den vier Khulafa eine besondere Gewichtung beigemessen, als er sagte: Haltet euch an meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen nach mir. Und das sind zweifellos Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali radiallahu ta'ala anhum. In dieser Niederwerfung hat der Prophet alaihi salatu wassalam sieben Körperteile erwähnt, die den Boden berühren müssen. Insofern reden wir erst von einem Sujud religiös gesehen. Die religiöse Bedeutung von Sujud ist erst korrekt, wenn man diese sieben Körperteile den Boden berühren lässt, und dazu gehört die beiden Füße, die beiden Knie, die beiden Handinnenflächen und dazu dann die Stirn mit oder ohne Nase. Aber richtigerweise reicht es aus, wenn also man soll auf jeden Fall beides benutzen, denn der Prophet, als er sagte, die Stirn, zeigte er gleichzeitig auch auf seine Nase, um zu signalisieren, dass das dazu gehört. Wenn man allerdings den Sujud machen würde, nur auf die Stirn und die Nase den Boden nicht berühren würde, wäre trotzdem der Sujud gültig. Man hätte aber einen Fehler gemacht, aber trotzdem wäre der Sujud in diesem Fall gültig. Das gilt für die Körperteile. Allerdings, was die Füße angeht, so ist überliefert worden, dass er sallallahu alaihi wasallam dafür gesorgt hat, dass seine Fußzehen in Richtung Qibla zeigen. So heißt es in einem Hadith, er richtete seine Fußzehen in Richtung Qibla. Und das bedeutet, dass er ein bisschen gedrückt hat gegen den Boden, denn nur auf diese Art und Weise kann man dafür sorgen, dass die Fußzehen auch in Richtung Qibla zeigen, während man im Sujud ist. Richtigerweise macht man, während man im Sujud ist, die beiden Füße nicht zusammen. Das heißt, man lässt sie auseinander. Man drückt also nicht die beiden Füße gegeneinander. Es gibt da eine Überlieferung darüber über Aisha radiallahu ta'ala anha. Allerdings, abgesehen davon, dass sie umstritten ist, es gibt eine Überlieferung, sie ist umstritten. Und es gibt eine andere Überlieferung, die besagt, dass die nicht eindeutig ist. Es gibt eine Überlieferung, die ist umstritten. Es gibt eine Überlieferung, die nicht eindeutig ist. Die umstrittene, da heißt es, sie sagte, ich fand ihn in der Niederwerfung vor, während seine Fersen eng zusammengedrückt waren und die Fußzehen in Richtung Qibla zeigten. So heißt es zwar in einer Version, aber in einer authentischeren Version kommt diese Sache mit, dass er die beiden Füße andrückte, nicht vor. Und grundsätzlich gilt in Sujud, dass man die Extremitäten vom Körper entfernt. Und auch die Hände entfernt man voneinander. und betet nicht, indem man seine, man soll auch nicht beten, indem man sich sozusagen zusammendrückt, sage ich mal, sondern eben auseinander ist. Weil auch zum Beispiel, wenn du im Sujud bist, sollst du nicht deinen Bauch tragen lassen durch deine Füße, indem du so eng miteinander bist, dass das eine den anderen berührt. Sondern man soll eben, ich finde jetzt dafür keinen geeigneten Ausdruck, aber ich denke, ihr versteht, was ich damit meine. Insofern betet man normal und auch die Überlieferung, wo es heißt, wo man darunter verstehen könnte, dass er sallallahu alaihi wa sallam seine Füße einander hatte, bedeutet nicht unbedingt, dass es deswegen eine Sunna ist des Gebetes, sondern so hat sie ihn eben vorgefunden und in anderen Situationen hat sie ihn eventuell anders vorgefunden. Aber wie gesagt, sie ist nicht eindeutig und dieser Zweifel an der Beweisführung lässt uns daran zweifeln zu sagen, dass es eine Sunna des Gebetes ist, denn so eindeutig ist diese Angelegenheit nicht. Was wir gesagt haben, dass man sich nicht zusammendrücken, zusammenziehen soll, zeigt sich an der folgenden Überlieferung. Und zwar sagte Maimuna radiallahu ta'ala anha, eine der Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Niederwerfen seine Arme vom Körper entfernte. Wenn sogar ein Schafsweibchen durchgehen wollte, könnte es dies. Also so viel Platz hat er gelassen, sallallahu alaihi wasallam, dass wenn ein Tier, ein kleines Schafsweibchen dazwischen laufen wollte, könnte es dies. Und auch heißt es, dass er seine Arme von seinem Körper entfernte, sodass man das Weiße seiner Achselhaare, das Weiße seiner Achseln sehen konnte, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Diese Umsetzung dieser Sunna ist natürlich nur möglich, wenn du auch Platz dafür hast. Wenn du allerdings neben deinem Bruder betest und ihn dadurch einengst, dann macht es keinen Sinn, dass man eine Sunna umsetzt und gleichzeitig seinen Bruder stört. Und deswegen in diesen Situationen reicht es aus, das gleiche wie beim Tawarruk am Ende des Gebetes. Manchmal hat man nicht genug Platz. Dann sollst du nicht dich auf deinen Bruder halb draufsetzen, um die Sunna umzusetzen. In diesem Fall, Allah Azza wa Jal weiß deine Absicht. Und wenn du etwas tun wolltest, aber dazu nicht imstande warst und sie ausgelassen hast, die Sunna, aufgrund einer wichtigeren Sache, und zwar, dass man seinen Bruder nicht stört in seinem Gebet, dann wird dir Allah Azza wa Jal zweifellos, inshallah, diese Belohnung niederschreiben, als hättest du diese praktiziert. Aber woran sieht Allah Azza wa Jal dann, dass du es auch wirklich ernst meinst? Unter anderem daran, natürlich an deiner Absicht, aber unter anderem daran, dass wenn du dann mal Platz hast oder wenn du als Imam vorbetest oder wenn du alleine betest, dass du dann diese Sunna umsetzt. Wenn wir nun in der Niederwerfung sind, sprechen wir den folgenden Dua. Wir sagen Subhana Rabbi al-A'la, weil als die Ayah Sabbih isma Rabbika al-A'la herabgesandt worden ist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ij'aluha fi sujudikum. Das heißt, sprecht ihn in eurem Sujud, in eurer Niederwerfung. Und übersetzt bedeutet Subhana, frei sei Allah, gemeint ist frei sei Allah azza wa jal, erhaben sei Allah subhanahu wa ta'ala über allen Mängeln, über alles, was einen Mangel bei ihm darstellen, bei uns einen Mangel darstellt, bei Allah azza wa jal gibt es diese Form von Fehler oder diese Form von Mangel nicht. Und Subhana Rabbi al-A'la sagt man gemäß der Sunnah dreimal, das nennt man die kleinste Form der Vollkommenheit oder die geringste Form der Vollkommenheit. Das heißt, wenn man die Sunnah umsetzen möchte, sagt man es dreimal. Aber in manchen Situationen ist es besser, wenn man mehr sagt. Wie zum Beispiel, wenn du hinter dem Imam bist und der Imam ist noch im Sujud, sollst du dann schweigen nach dreimal? Nein, du sollst weiter sagen und die Zeit nutzen oder auch andere Bittgebete zusätzlich sprechen. Denn er sagte, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, der Diener ist seinem Herrn in der Niederwerfung am nächsten. Deshalb spricht viele Bittgebete. Tayyib, an dieser Stelle könnte man sich folgende Frage stellen. Wenn ich im Sujud bin, dann ist mir verboten worden, Koran zu lesen. Wenn es mir verboten war, das setzen wir jetzt voraus als Information. Was ist, wenn ich jetzt im Sujud einen Dua sprechen möchte, der aus dem Koran Karim entnommen worden ist? Zum Beispiel Allah Azza wa Jal hat uns viele Bittgebete beigebracht im Koran Karim durch die Aussagen der Propheten sallallahu alaihim ajma'in. Die Frage ist, darf ich jetzt so ein Dua nehmen im Sujud sprechen oder gilt es dann, als hätte ich im Sujud Koran gelesen? Wie zum Beispiel heißt es im Koran Karim, übersetzt auf Deutsch: Mein Herr, schenke mir von dir aus gute Nachkommenschaft, du bist ja der Gebetserhörer. Denn es gibt viele Leute, die haben keine Kinder und sie sagen, ich möchte Dua machen. Im Sujud ist am besten. Und was gibt es einen besseren Dua, als wenn Allah ihn selbst uns beigebracht hat? Und die Antwort lautet, richtigerweise, das ist überhaupt gar kein Problem, dass man so ein Dua spricht. Denn man liest ihn mit der Absicht, Dua zu machen und nicht mit der Absicht, Koran zu lesen. Und das Einzige, was hier ist, dass die Worte übereinstimmen. Aber wenn die Worte übereinstimmen, kommt es auf die Absicht an. Was meinte man damit? Denn das ist die einzige Möglichkeit, diese zwei Sachen voneinander zu trennen. Und es kann nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns die vorbildhaftesten Menschen präsentiert und welche Bittgebete sie gesprochen haben. Und danach sagen wir, diese Bittgebete dürfen wir nicht sprechen, wenn der Prophet von uns verlangt hat, Bittgebete zu sprechen. Deswegen, diese Form von Bittgebeten ist überhaupt gar kein Problem. Alhamdulillah. Die nächste Angelegenheit, wir sind jetzt, nachdem wir im Sujud waren, setzen wir uns hin und natürlich sprechen wir den Takbir beim Bewegen, beim Übergang von der einen Position zur nächsten. Und in diese Position nennt man auf Arabisch Julus, kommt vom Wort Jalasa. Jalasa bedeutet sitzen. Und in dieser Form, in dieser Stelle, sagte Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, also einer der Sahaba, radiallahu ta'ala, die besonders viele Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben. Er sagte, im Gebet ist es Sunnah, den rechten Fuß aufrecht zu stellen und das linke Bein hinzulegen. Das rechte Fuß aufrecht zu stellen, das ist, wenn man aufrecht ist klar, senkrecht, und dass die Fußzehen in Richtung Qibla schauen, das ist die vollkommene Version davon. Und den linken Fuß hinzulegen, gemeint ist, dass man sich ihn darauf mit seinem Gesäß darauf setzt, während die Oberseite des Fußes den Boden berührt. Diese Form nennt man Iftirash. Und schon damals gab es Leute, die es nicht immer gut meinten mit ihren eigenen Gelehrten. Und dann sagte einer, nämlich nachdem er das gehört, sagte zu Ibn Umar, machst du das denn auch im Gebet? Also anscheinend hat das nicht gemacht. Ja, nach dem Motto, du machst es doch selbst nicht. Dann sagte eben Umar radhiyallahu anhu, meine Beine tragen mich nicht mehr. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und deswegen aus dieser Begebenheit, aus vielen anderen Begebenheiten lernen wir, lass dich nicht täuschen durch die Handlungen des Gelehrten. Der Gelehrte handelt manchmal gemäß einer Sunna oder entgegen einer Sunna. Das ist nicht relevant für dich. Natürlich soll der Gelehrte möglichst darauf aufpassen und versuchen, immer die Sunna umzusetzen. Das ist selbstverständlich. Aber genauso, wie es für dich keine Pflicht ist, eine Sunna umzusetzen, auch für den Gelehrten ist es keine Pflicht, eine Sunna umzusetzen. Plus, hinzu kommt, dass du über die Gelehrten gut denken sollst. Du sollst wissen, dass der Gelehrte, wenn er eine Sunna nicht umgesetzt hat, dann gibt es bestimmt einen Grund dafür. Aber wie dem auch sei, Maßstab für dich ist nicht die Handlung des Gelehrten, sondern das, was der Gelehrte dir beibringt von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wie gesagt, diese Form von Sitzen nennt man Iftirash. Und es gibt auch während den beiden Sajdas, also während den beiden Niederwerfungen, in dieser Situation, wo man kurz sitzt, eine zweite Version des Sitzens, die man Iqa nennt. Und das bedeutet, dass man beide Füße aufrecht macht, nicht nur den rechten Fuß, und dass man sich auf seine Fersen draufsetzt. Diese Form nennt man Iqa. Beide Füße macht man aufrecht und setzt sich auf seine Ferse drauf. Und diese Form nennt man Iqa, wie bereits erwähnt. Und das ist auch eine Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist, was die Handlung angeht. Was den Dhikr angeht, so pflegte der Prophet sallallahu alaihi wasallam während dieser Sitzung Rabbighfirli zu sagen. Es ist überliefert worden, dass er zweimal das gesagt hat: Rabbighfirli, Rabbighfirli. Es gibt auch noch andere Bittgebete, die überliefert worden sind, und die Bittgebete übereinstimmen in dem Bittgebet, mein Herr, vergib mir, dass man um Verzeihung bittet. Und deswegen haben manche Ulama gesagt, dass diese Form Rabbighfirli Pflicht ist. Und andere sagen, was auch sehr wahrscheinlich ist, dass es allgemein, dass man allgemein ein Dua zu sprechen hat, aber nicht unbedingt ein ganz bestimmtes. Wie dem auch sei, solche Angelegenheiten sind nicht zu eng zu sehen. Man sagt mindestens einmal Rabbighfirli und danach sprichst du ein Bittgebeten, was du sprechen möchtest. Aber hier noch einmal der Hinweis, der Muslim, jetzt die meisten von uns, wir beten Alhamdulillah seit Jahren und seit Jahren fünfmal pro Tag. Und diese Dhikr, Rabbighfirli, den haben wir schon jetzt gelernt. Also es tut uns nicht weh, wenn wir inshallah mal einen zweiten Dhikr dazulernen und vielleicht einen dritten Dhikr dazulernen und so weiter und so fort. Denn das ist eine der wertvollsten Methoden, wodurch man im Gebet konzentriert bleibt, indem man abwechselt diese Bittgebete und nicht immer das Gleiche spricht. Und dass man sich auch konzentriert auf die Bedeutungen, die man sagt. Das ist wie ein Appell an jeden von uns, dass er so kann er sich entwickeln. Und dann merkt er auch, wie sein Iman stärker wird, weil er sein Gebet verbessert hat. Und wenn das Gebet verbessert, wird zweifellos dein Iman stärker. An dieser Stelle, in dieser Situation, zeigt man nicht mit seinem Finger, das ist die Ansicht der allermeisten Ulama, sondern man legt sie einfach nur auf die beiden Oberschenkel oder auf die beiden Knie oder so, dass die Hände auf den Oberschenkeln sind und die Knie, und die Finger die Knie berühren. Danach geht man in die zweite Niederwerfung und die zweite Niederwerfung sieht genauso aus wie die erste, deswegen brauchen wir uns darüber nicht lange unterhalten. Nach dieser zweiten Niederwerfung ist man mit einer Raka'a fertig, mit einer Gebetseinheit, mit einem Gebetsabschnitt, einer Gebetssequenz fertig. Das, was man als Raka'a bezeichnet, ist in diesem Fall fertig. Und sollte es eine zweite geben, steht man zu einer zweiten auf. Und sollte es keine zweite geben, ist man an dieser Stelle mit dieser Raka'a fast fertig. Nur, dass man noch bekannterweise danach den Tashahud spricht, über den wir gleich sprechen werden, inshallah ta'ala. Sollte man zu einer nächsten Raka'a aufstehen, davon gehen wir jetzt mal aus, weil die meisten Gebete mindestens aus zwei Raka'a bestehen, spricht man auch hier beim Aufstehen den Takbir. Und wie wir gesagt haben, stützt man sich hierbei auf seinen Knien, aufgrund des Hadithes, den wir vorhin erwähnt haben, und auch aufgrund der folgenden Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu. Er sagte, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Stehen auf, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Salah, im Gebet aufstehen wollte, stützte er sich auf den Vorderteil, auf den Vorderteil seiner beiden Füße. Und sollte man natürlich nicht dazu imstande sein, wie die älteren Leute, es ist kein Vergehen und kein Problem, dass man sich auf dem Boden mit seinen Händen stützt, was auch über den Propheten a.s.w. in manchen Überlieferungen erwähnt worden ist. Richtigerweise ist es aber keine Sunna, dass man kurz sitzt, bevor man aufsteht, sondern man ist in der zweiten Niederwerfung und jetzt möchte man sich zur zweiten Raka'a aufstellen oder auch zur vierten Raka'a, also immer zu einer geraden Raka'a, wenn man zu einer geraden Raka'a aufsteht, dann ist es richtigerweise keine Sunna, dass man kurz sitzen bleibt, bevor man aufsteht, was man als Jalsat Istiraha nennt. Man steht direkt auf, aufgrund des Hadithes des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem Hadith, wo er einem Mann beibrachte, wie man betet. Das ist der Hadith Al-Musi' Salateh. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, nachdem der Mann in der zweiten Raka'a, in der zweiten Sajda war, sagt er, ثم ارفع حتى تستوي قائم. Er sagt, dann steh auf, bis du wieder aufrecht stehst. Und er hat hier nichts von einem Sitzen gesagt. Und das, was als Sitzen überliefert worden ist, ist authentisch überliefert worden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allerdings war das eher gegen Ende seines Lebens, alaihi salatu wasalam, nachdem er älter geworden ist und nicht mehr direkt aufstehen konnte, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insofern, wenn es, deswegen lautet die Zusammenfassung, wenn man es braucht, ist es eine Sunnah, wenn man es nicht braucht, dann lässt man diese Angelegenheit weg. Wenn man nun aufgestanden ist zur zweiten Raka'a, ist sie grundsätzlich genauso durchzuführen wie die erste Raka'a. Allerdings unterscheidet sie sich in folgenden Punkten. Erstens, man spricht keinen Takbir al-Ihram. Al-Ihram Takbir oder Tahrim Takbir, den spricht man nicht, logischerweise, weil der war ja nur da, damit man ins Gebet eintritt. Sondern was man macht, ist beim Aufstehen, wie Hadith Abu Huraira deutlich sagt, manche Ulama sind dabei, dass man sagt, wenn man aufgestanden ist, man spricht den Intiqal Takbir, das heißt den Takbir, um überzugehen vom Sajda zum Qiyam. Wenn man allerdings steht, spricht man, also wie gesagt, keinen Ihram Takbir. Zweitens spricht man auch keinen Istiftah Dua. Am ersten Mal haben wir gesagt, Subhanak Allahumma bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Eine Sunnah am Anfang des Salat, diese Dua zu sprechen. Das lässt man auch weg. Und gemäß der richtigeren Ansicht, das waren die zwei Unterschiede und das reicht auch. Und gemäß der richtigeren Ansicht sagt man auch wieder A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Und beginnt dann Bismillahirrahmanirrahim und dann die Fatiha zu lesen. Weil diese war eine Unterbrechung. Also man hat Sujud gemacht, man hat Ruku' gemacht, aufgestanden, Sujud, hingesetzt, Sujud. Das war alles, hat mit der Lesung des Koran nichts zu tun. Deswegen, richtigerweise, sagt man wieder A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Denn Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, dass wenn wir den Koran lesen wollen, sollen wir A'udhu billahi minash shaitanir rajim sagen. Und die Frage ist, diese Bewegung, die man gemacht hat zwischen der ersten Lesung des Koran und der zweiten, gilt das als eine Unterbrechung der Lesung? Na, das gilt als Unterbrechung der Lesung. Deswegen ist es gesetzlich, dass man wieder diese Sunna macht, dass man bei Allah um Zuflucht bittet vor dem verfluchten Shaitan. طيب, wenn es keine Raka'a mehr gibt, dann würde man sich nach der zweiten Sajda am Ende der Raka'a hinsetzen und den sogenannten Tashahud sprechen. Was heißt Tashahud? Tashahud, liebe Geschwister, kommt vom arabischen Verb Shahida. Shahida bedeutet anwesend sein oder bezeugen. Und daher kommt auch das Verb Shahada sehen. Warum? Weil derjenige, der ein Zeuge ist, der sagt etwas aus, was er mit eigenen Augen gesehen hat. Nicht, was er teilt nicht mit, was andere gesehen haben, sondern er teilt mit, was er selbst gesehen hat. Und diese Shahada, und davon ist das Wort Shahada abgeleitet, was Zeugnis bedeutet. Und gemeint ist hier das Zeugnis oder das Glaubensbekenntnis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Und weil dieses Glaubensbekenntnis, dieses Ashhadu an la ilaha illallah und so weiter vorkommt in einem längeren Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nennt man das Ganze Tashahud. Und das gibt es in der arabischen Sprache oft, dass man eine ganze Sache benennt nach einem Teil davon. Ja, also man sagt Tashahud, obwohl es eigentlich nicht nur Tashahud ist. Du sagst At-Tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah und so weiter. Ja? Du sprichst einen ganzen Tashahud. Den ganzen Dua sprichst du. Aber der wird genannt gemäß einem Teil des Ganzen. Auch zum Beispiel sagt man im Arabischen, ich habe für Allah zwei Sajda gemacht. Was meint man mit zwei Sajda gemacht? Und damit zwei Raka'a gemacht. Ja? Warum? Weil Sajda kommt in der Raka'a vor und so wird das eine gemäß dem anderen genannt. Man kann auch das Sajda nennen als das Salah, das gesamte Salah. Ja? Warum? Weil das Teil des Ganzen. Und umgekehrt genauso. Man nennt manchmal einen Teil eines Ganzen gemäß dem Ganzen. Zum Beispiel Allah sagt in Surat Nuh a.s. sagt er يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ. Das heißt, sie machen ihre Finger in ihre Ohren. Hast du schon mal gesehen, wie jemand seinen Finger in sein Ohr gesteckt hat? Ja? Ich mach mal vor. Hat er seinen Finger in sein Ohr gemacht? Er hat seine Fingerspitze in sein Ohr gemacht. Also so eine Selbstverständlichkeit, ne? Genau, seht ihr, es gibt es auch im Deutschen. Also es ist nicht nur eine spezifische Angelegenheit der arabischen Sprache. Also das ist nur, wie gesagt, zur sprachlichen Angelegenheit. Und deswegen, diese Sache ist, ihr glaubt gar nicht, aber das ist ein Thema, das von sehr, sehr großer Bedeutung sein kann, teilweise. ist eine zusätzlich nützliche Sache. طيب. Wenn man den Tashahhud spricht, da sitzt man währenddessen und wie sitzt man, wenn es die zweite Raka'a war, dann sitzt man gemäß der Iftirash-Form, von der wir vorhin gesprochen haben. Dann greift man mit der linken Hand sein Knie oder, wie wir gesagt haben, nur die Fingerspitzen berühren das Knie oder man legt sie auf den Oberschenkel und die rechte Hand ist in der gleichen Höhe wie die linke Hand. Nur die rechte Hand, wie wir wissen, natürlich die Finger sind Richtung Qibla ausgerichtet von der linken Hand und von der rechten Hand natürlich, wie wir wissen, zeigt man dabei mit dem Zeigefinger und legt seine Hand nicht auf geöffnet mit der Hand in Fläche auf die Oberschenkel. Das haben zwar manche Gelehrte gesagt, aber richtigerweise macht man das nicht. Und dann richtigerweise ist überliefert worden, dass der Prophet alaihi salatu wassalam, du weißt in der Überlieferung, zwei seiner Finger zog er zusammen und formte mit dem Mittelfinger und Daumen einen Kreis und machte folgendes. Der Überlieferer Bischel bildete mit dem Daumen und Mittelfinger einen Kreis und zeigte mit dem Zeigefinger. Das heißt, er hat diese beiden Finger, Mittelfinger und Daumen zusammen getan. Das ist eine Version, wird dem Propheten überliefert. Es gibt auch noch zwei andere Versionen und das nennt man Ikhtilaf Tanawwa. Das heißt, man sucht sich eine davon aus und am besten ist, man wechselt ab. Auch das hilft dir beim Khushu' in deinem Salah. Eine zweite Version ist es, wie überliefert worden ist, wenn er von Ibn Umar, wenn er sich im Gebet zum Tashahhud hinsaß, legte er seine rechte Hand auf sein, das muss heißen hier, legte er seine rechte Hand auf seinen rechten Oberschenkel, nicht auf den linken, aber rechte Hand auf den rechten Oberschenkel, zog alle seine Finger ein, zeigte mit dem Finger neben den Daumen, legte seine linke Hand auf seinen linken Oberschenkel. Das würde bedeuten, dass er so macht. So würde man alle seine Finger einziehen, sodass der Daumen auf dem Mittelfinger liegt. Dass der Daumen auf dem Mittelfinger liegt. Und so heißt es auch in einer Version noch deutlicher, er legte seinen Daumen auf seinen Mittelfinger. Und dann gibt es eine dritte Version, in dem es heißt, er zeigte mit seiner Hand 53 und zeigte mit dem Zeigefinger. Und die Art 53 zu zeigen, war damals, dass man so gemacht hat. Das heißt, dass man auch alle seine Finger eingezogen hat, nur dass eben der Kopf des Daumens unter dem Mittelfinger verschwindet. Der Kopf des Daumens unter dem Mittelfinger verschwindet. Und wie kommt man auf hier auf 53? Das ist die Preisfrage. Die ganz einfach, weil 50 bedeutet so zu machen. 50 Leute. Und dann zieht man 1, 2 und 3 Finger ein. Und da bist du bei 53. Okay. Und da gab es eine Möglichkeit, das zu zählen. Das hat As-San'ani in Subul As-Salam ausführlich erklärt, wie man das damals gemacht hat. Aber diese Methode, die ist gestorben. Während man mit dem Finger zeigt, schaut man auf seinen Finger. Während man mit dem Finger zeigt, schaut man auf den Finger. Und natürlich, man zeigt in Richtung Qibla. Und richtigerweise auch bewegt man seinen Finger nicht. Das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama. Es gibt einen Unterschied hier zwischen dem Zeigen mit dem Finger oder dem Bewegen des Fingers. Das Zeigen, die meisten haben das gesagt. Ja, die meisten. Ich kenne auch keine andere Ansicht. Aber Bewegen mit dem Finger, diese Ansicht, ist eher schwach, weil der Hadith diesbezüglich unauthentisch ist. Und die allerschwächste Ansicht ist, dass man ihn ständig bewegt, den Finger auf und ab bewegt. Diese Ansicht ist in den Hadithen gar nicht überliefert worden. Und deswegen richtigerweise, man zeigt mit dem Finger während des gesamten Tashahhud. Denn es gibt keinen klaren Beweis aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man ihn an einer bestimmten Stelle hebt oder in einer bestimmten Situation wieder senkt, wie manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, gesagt haben. Ihre Argumente, gibt es Argumente dafür, aber sie sind nicht so eindeutig. Eindeutig ist es eigentlich, dass er, wie es heißt, seinen Finger mit dem Finger gezeigt hat, Ashara bi usbu'ihi, er zeigte mit seinem Finger alayhi salatu wassalam. Und deswegen macht man das während des gesamten Tashahhud, ohne bis zum Ende, denn man hat man senkt ihn auch nicht erst, wenn man den Salam spricht, sondern während des Tashahhud. Weil der Grund, warum man mit dem Finger zeigt, ist wegen dem Tashahhud. Also sobald der Tashahhud fertig ist, das heißt, sobald man fertig ist mit At-Tahiyyatu Lillah und fertig ist mit Allahumma salli ala Muhammad und fertig ist mit dem gesamten Dua, senkt man seinen Finger und dann sagt man Assalamu alaikum wa rahmatullah nach rechts und Assalamu alaikum wa rahmatullah zur linken Seite. طيب. Was ist der Wortlaut des Tashahhud? Der Wortlaut des Tashahhud, der bekannteste und berühmteste, ist der von Abdullah ibn Mas'ud, möge Allah Azza wa Jal mit ihm zufrieden sein. Und diese Version ist deswegen die bekannteste und berühmteste, und sie ist auch die authentischste. Warum? Weil die Überlieferer am genauesten waren und sich am wenigsten uneinig waren, was den Wortlaut angeht. Deswegen haben sie überliefert, At-Tahiyyatu Lillah, was-Salawatu wa-Tayyibat, As-Salamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, As-Salamu alayna wa ala ibadillah as-Salihin, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Und diese Version soll man als erstes lernen, weil sie die authentischste Version von allen ist. Sollte man eine andere Version sagen, ist es vollkommen in Ordnung. Es gibt mehrere Versionen darüber. Es gibt auch eine Version, die lautet At-Tahiyyatu Lillah, Az-Zakiyyatu Lillah, At-Tayyibatu Lillah, As-Salawatu Lillah, As-Salamu Alayka Ayyuhan Nabi wa Rahmatullahi wa Barakatuh, As-Salamu Alayna wa Ala Ibadillah As-Salihin, Ashhadu an la ilaha illallah, wa Ashhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh. Auch das, es gibt auch andere Versionen, egal welche man davon sagt, so ist es authentisch und so ist es in Ordnung, sofern es authentisch ist. Aber wie gesagt, ich empfehle, dass man erstmal die authentischste lernt, die von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, und danach, wenn man möchte, lernt man eine zweite dazu, eine dritte dazu, und hier auch gilt wieder, die Abwechslung ist am besten, insha'Allahu tabaraka wa ta'ala. Das ist, was man Tashahhud nennt. Das Segensgruß, der Segensgruß über den Propheten a.s. ist nicht Tashahhud. Das nennt manche zweite Tashahhud oder das nennt man aber richtigerweise Al-Isra al-Ibrahimiyya, das abrahamitische Bittgebet. Warum? Weil Ibrahim a.s. darin vorkommt. Dieses abrahamitische Bittgebet sagt man in der letzten Raka'a. Das heißt, sollte die zweite die letzte sein, spricht man nach dem, was wir gerade gesagt haben, das abrahamitische Bittgebet. Und sollte die dritte Raka'a die letzte sein oder die vierte Raka'a die letzte sein, dann spricht man das abrahamitische Bittgebet nur in der dritten bzw. vierten Raka'a und nicht in der zweiten Raka'a. In der zweiten Raka'a spricht man nur At-Tahiyyatu Lillah, Was-Salawat wa Tayyibat und so weiter, wie es authentisch überliefert ist über den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Und danach, wenn man das abrahamitische Bittgebet gesprochen hat, dann soll man Bittgebete sprechen, denn der Prophet sagte, ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ. Also nach dem ersten sagte er schon, nach At-Tahiyyatu Lillahi was-Salawatu wat-Tayyibat sagt er, ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ. Das heißt, danach soll man Dua sprechen, was man möchte. Am besten man erstmal den Segensgruß des Propheten sallallahu alaihi wasallam und danach überliefertes ist immer besser als nicht überliefertes. Deswegen sagte er, dass man Zuflucht suchen soll vor vier Dingen, vor der Hölle, vor dem falschen Messias und vor dem Fitnatul Mahya wal Mamat, das heißt vor den üblen Versuchungen des Lebens und des Sterbens und natürlich noch von der Strafe im Grab. Diese vier Dinge auch soll man vor ihnen Zuflucht suchen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man andere Sachen spricht, darf man auch andere Bittgebete hier hinzufügen. Das ist richtigerweise der Fall. Und danach, liebe Geschwister, beendet man sein Salah, indem man den Taslim spricht. Und den Taslim zu sprechen, bedeutet, Taslim ist die Abkürzung, oder Salam ist die Abkürzung von Assalamu alaikum. Und darüber gibt es auch eine Sunna hinsichtlich der Bewegung und eine Sunna hinsichtlich des Wortlautes. Die Sunna hinsichtlich der Bewegung ist, dass man den Salam einmal nach rechts sagt und einmal nach links sagt. Und dabei bewegt man seinen Kopf. Der Prophet a.s. damals hat einen Turban angehabt, auf Arabisch Imama. Und beim Turban ist die Backe sichtbar. Deswegen heißt es in der Überlieferung, dass er seinen Kopf drehte, bis man seine Backe sehen konnte. Und jetzt stell dir vor, du trägst heutzutage eine andere Kopfbedeckung, durch die deine Backe nicht mehr sichtbar ist. Dann musst du aufpassen. Nicht, dass du dann dich so drehst mit dem gesamten Körper, nur damit die Leute deine Backe sehen. Weil in dem Moment hast du dich dann von der Qibla abgewandt und dein Gebet wird ungültig. Wenn jeder sich von der Qibla abwendet, sein Gebet ist ungültig. Wäre ärgerlich, das zu machen, kurz vor Ende das Salah. Deswegen gemeint ist hier nur, wie weit man sich mit dem Kopf bewegt. Und der Sahabi beschreibt das, was er sieht, um zu erklären, wie weit der Prophet a.s. sich bewegt hat. Und nicht, damit er sagt, dass es um die Backe geht, dass man sie sieht. Ich denke, die Sache ist deutlich. Dann gibt es natürlich verschiedene auch Versionen auch hier, die alle in Ordnung sind, auch überliefert sind. Man kann zum Beispiel die vollkommenste überlieferte Version ist, dass man sagt, ach, zur rechten Seite Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, und dass man auch zur linken Seite sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah. Das heißt, barakatuh zur rechten und bei der linken lässt man es weg. So ist überliefert worden und immer ist am besten, wenn man sich an das Überlieferte hält. Und die zweite Version ist, dass man sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah und nach rechts und das gleiche nach links. Und das ist die, denke ich, die allseits am meisten bekannte. Und die dritte Version ist, dass man sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah zur rechten Seite und dann zur linken Assalamu alaikum. Und ihr seht hier deutlich, dass die rechte Seite bevorzugt wird. Möge Allah uns den Gefährten der rechten Seite machen. Und die vierte Version ist, dass man Assalamu alaikum sagt, ein einziges Mal, und dabei geradeaus schaut, nach einer Version danach erst sich nach rechts bewegt und nach einer anderen Version rechts geradeaus beginnt und rechts endet. Assalamu alaikum. Ja, das ist alles überliefert worden und es ist kein Vergehen, auch wenn man regelmäßig eine Sunna umsetzt anstatt eine andere, aber am besten natürlich, wenn man mehrere Sunnan umsetzt, damit die Leute inshallah ta'ala von diesen Sunnan alle etwas mitbekommen. Tayyib. Wir haben jetzt gesprochen von einem Gebet in einer Raka'a und zwei. Wenn man zu einer dritten Raka'a aufstehen würde, dann würde man, dann käme es zur vierten Situation, in der man seine Hände hebt, wie es über Abdullah ibn Umar radiallahu anhu überliefert. Er sagte, zur Erinnerung, beziehungsweise Nafi' berichtet, dass Ibn Umar, wenn er das Salah begann, den Takbir sprach und seine Hände hob. Er hob seine Hände auch, als er sich verbeugen wollte. Dann, wenn er Sami' Allahu liman hamidah gesagt hat, und, das ist die vierte Stelle, wenn er nach der zweiten Raka aufgestanden ist. Ibn Umar schrieb dies dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu. Dadurch ist der Hadith marfu', das heißt ein Hadith des Propheten geworden, sallallahu alaihi wasallam. Und dieses Händeheben ist richtigerweise wann? Wenn man aufgestanden ist und nicht während dem Sitzen. Manche Leute heben es, während sie sitzen und dann stehen sie auf. Und dieses Händeheben ist aber richtigerweise erst, wenn man aufgestanden ist. Tayyib. Sollte man sitzen am Ende einer dritten oder vierten Raka'a, weil das Gebet eben nur drei oder vier Raka'a hat, dann ist es eine Sunna, dass man sich nicht so hinsetzt wie am ersten Mal, sondern dass man sich hinsetzt gemäß der Tawarruk-Form. Tawarruk bedeutet, dass man sich auf sein Gesäß hinsetzt Und Überlieferung heißt es, wenn er in der letzten Raka'a saß, schob er sein linkes Bein nach vorne und stellte seinen rechten Fuß aufrecht und setzte sich auf sein Gesäß. Das heißt, er setzte sich auf seine linke Gesäßhälfte und seinen linken Fuß, der linke Fuß, schaute rechts unter seinem Schienbein, ragte unter seinem Schienbein, unter seinem rechten Schienbein hervor. Das ist eine Version, die in Bezug auf den Tawarruk überliefert worden ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auch hier gilt, auch andere Versionen des Tawarruk sind alle in Ordnung. Das gilt nicht als Versionen, die sich gegenseitig ausschließen, sondern als Versionen, die sich gegenseitig ergänzen. Das heißt, man macht mal so und mal so. Offensichtlich gilt gemäß der Sunna des Propheten alaihi wasallam, dass diese Tawarruk-Form nur in einem Salah stattfindet, der aus drei oder vier Raka'a besteht. Das bedeutet automatisch, wenn du auf Reise bist und ein Gebet verrichtest, aus zwei Raka'a nur besteht, dass du, auch wenn es das Dhuhr oder Asr oder Isha-Gebet ist, das normalerweise aus vier Raka'a besteht, dass du da auch trotzdem gemäß der Iftirash-Version dich hinsetzt. Das ist inshallah ta'ala die stärkere Ansicht. Und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.